sie hat dich geküsst, wie im Märchen so heiß. Ich wach mit dir auf wohl zum tausendsten Mal, meist lieb ich dich Tag, wirst mehr selten zur Qual. Und da fragst du aufs Neue, wie viel Wünsche ich weiß. Bring mir die Sonne, bring mir auch Regen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Bring mir die Sonne, bring mir auch Regen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Durch die Zeitung beim Frühstück fällt mir plötzlich ein, bis zur selben Zeit anderswo hungernes Schwein. Mit traurigen Augen an, was tut der Menschen dafür, dass man leben kann an jedem Platz der Welt? Und mir scheint